Christel und ihr Mann waren 40 Jahre lang glücklich verheiratet, als er plötzlich seinem Leben ein Ende setzte. Ohne Ankündigung, ohne Abschiedsbrief. Eine Anflutung wie das Diamorphin, das knallt dann nicht. Dafür lohnt es sich nicht, ne? Versorge ich mich lieber auf dem Schwarzmarkt mit anderen Sachen, die eben mehr knallen. Schon bald ist mein Körper von Krankheit zerfressen. Schon bald sind die Worte, die ich sage, die letzten. Denn schon bald begehe ich in den Wald, schaufe mir mein Grab selbst und springe rein. Bye, bye, bye, bye, bye. Tims and black hoodies. Gotta probably have me on some real strict shit. No sleeping all day, no getting my dick licked. Hanging up the goody goodies, lounging in paradise. Fuck that shit, I wanna tote guns and shoot dice. All my life I've been considered as the worst. Lying to my mother, even stealing out a purse. Crime after crime, from drugs to extortion. I know my mother wish she got a fucking abortion. The stress is building up, I can't believe suicide's on my fucking mind. I can't believe suicide's on my fucking mind. I can't believe suicide's on my fucking mind. I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', I'm trippin', Zuerst musst du wissen, nicht verrücken, sondern wissen, dass du einmal sterben wirst. Erst nachdem wir alles verloren haben, haben wir die Freiheit, alles zu tun. Du kommst dem Nullpunkt immer näher. Du kommst dem Nullpunkt immer näher. Ich hab mehr gesehen als wir zwei.